Drittes Bild. Der Karneval ist aus. Herbst 93 schon fühlt er etwas. Machiavell und Rousseau. Als die eine und unteilbare vor lauter Krieg kaum zu erkennen ist. Kriegen. Krieg der Bürger. Gegen die wohlausgestatteten und ausgebildeten Heere Europas, die von Norden, Osten, Süden, Westen vorrücken und Paris immer enger umschließen. Die Republik wird zur Festung Paris. Gegen die Bauerngeria in der Vendée. Bürgerkrieg. Der Aufstand von Lyon, das Rebellieren der Marseille, Toulon, dem Feind verraten. Die Republik hat keine Hilfen mehr. Hungersnöte und Inflation. Krieg gegen Bürger. Terror und Todesstrafe an der Tagesordnung. Das Einzige, woran die Republik nicht Mangel hat, ist Blut. Und die Nation kann sich das Blutvergießen leisten. Levé en masse. Herbst 93 lässt Buonaparte auf eigene Kosten einen Text in Dialogform, Le Souper de Beaucaire, erscheinen. Eine Hymne an Frankreich und die Revolution. Als Kampf auf Leben und Tod zwischen den Patrioten und den Despoten Europas. Der Corse hat seine Kindheitstraumata vergessen und vergeben und ist jetzt Nationalfranzose. Er streicht das U in seinem Namen und spricht sich Bonaparte aus. Die Schrift war andererseits als ein strategisches Experiment gedacht. Der Verfasser rechnet den Marseiller Abtrünnigen schlüssig vor, dass sie nur eine einzige Chance noch haben, die Waffen zu strecken. Amüsant geschrieben. Für den verzweifelten Konvent die wahre Labsal. Und gute Propaganda. Da gibt es im Konvent auch einen Korsen und lieben guten Freund. Der macht den Vorschlag im Konvent, den Landsmann als den einzigen Hauptmann der Artillerie, der zu operativem Denken imstande ist, zum Bataillonskommandeur zu ernennen und bei der Belagerung von Toulon einzusetzen. Dadurch schaut er operativ die Situation auf Anhieb. Es kostet ihn mehr Kraft, die Zustimmung des nicht so operativ denken veranlagten Generals zu kriegen, als Toulon zu entsetzen. Zufällig ist der Bruder von Robespierre als Kommissar des Wohlfahrtsausschusses in Toulon dabei. Und die Verdienste des jungen Artillerieoffiziers werden so gebührend bekannt gemacht. Die Robespierre'sche Empfehlung bringt ihm mit 24 die Ernennung zum Brigadegeneral. Und gerade ein halbes Jahr später als Robespierrist nach dem 9. Thermidor zwar nur eine kurze Haft, aber die Suspendierung vom Dienst und den halben Sold. Das Angebot zum Einsatz in der Vendée lehnt er ab. Ich bin kein Infanterist, das ist nicht meine Waffe. Napoleon kann warten, als Stratege. 5. Oktober 1795. 13. Vendémiaire, Jahr 4. 3 Wochen vor Auflösung des Konvents und Übergabe der Regierung ans Direktorium. Große Rebellion der Royalisten. Um die 30.000 rücken gegen den Konvent vor. Barras, Oberkommandierender der Armee des Inneren, ist mit der Verteidigung des Konvent betraut und denkt als erstes auch an Artillerie. Nur hat er keine. Doch hat er von der Operation des kleinen Korsen in Toulon gehört. Das ist sein Mann. General Bonaparte macht es mit anhaltendem Kartätschenfeuer. 300 Tote, mehr nicht. Nicht Gefallene, Soldaten fallen, Zivilisten sterben bloß. Napoleon ist jetzt berühmt berüchtigt und bleibt am Ball. Organisiert die Nationalgarde von Paris neu, erwirbt sich Protektion, verkehrt beim Adel und den Generalitäten. Legt Anfang 96 einen Schlachtplan für den diesjährigen Italienfeldzug vor. Der Oberkommandierende wird vom Kriegsdirektor über die neue Strategie in Kenntnis gesetzt, sperrt sich dagegen, wird abberufen. Ende Februar, Anfang März, hat Napoleon Bonaparte seinen Posten. 8 Tage später, er heiratet die schon leicht angewelkte, die betörende Kreolin Josephine. Das süßeste Popöchen der Welt, wie jeder von ihr sagt. 4. Bild. Sturm über Italien. Soldaten, ihr seid hungrig und nackt. Die Republik schuldet euch viel. Doch sie hat nicht die Mittel, ihre Schulden zu bezahlen. Ich bin gekommen, um euch in das fruchtbarste Land zu führen, das die Sonne bescheint. Reiche Provinzen, reiche Städte. Alles soll für euch sein, Soldaten. Könnt ihr mit diesen Aussichten vor euch es an Mut und Standhaftigkeit fehlen lassen? Als nach diesen Siegen die erschöpften Überlebenden die Höhen des Monte Semoto erreichten, von wo aus sie die sonnenglänzenden Ebenen der Lombardei sehen konnten, brachen viele von ihnen in spontane Begeisterungsrufe für den jungen Mann aus, der sie so brillant geführt hatte. Le petit caporal. Wo immer er die französische Herrschaft aufrichtete, besteuerte Napoleon die Reichen und die kirchliche Hierarchie und bewog die Städte notfalls durch Befehl, durch Kontributionen zum Unterhalt und ordentlichen Verhalten seiner Truppen beizutragen. Nun brauchten sie nicht mehr zu plündern, um zu leben.